Erster Gott kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Die Götter Ägyptens zittern vor ihm. Die Ägypter haben große Angst. Zweiter Gott sagt, ich mache, dass Ägypter gegen Ägypter kämpfen. Bruder kämpft gegen Bruder. Stadt kämpft gegen Stadt. Dritter, die Ägypter werden ihren Verstand verlieren. Ihre Pläne werden nicht gut sein. Sie fragen ihre Götter und Geister. Vierter Gott sagt, ich gebe die Ägypter einem harten Herrn. Ein strenger König wird über sie herrschen. Fünfter, das Wasser im Nil wird verschwinden. Der Fluss wird ganz trocken sein. Sechster, die Arme des Nils werden stinken. Die Kanäle Ägyptens werden trocken. Pflanzen am Wasser werden welk. Siebter, die Felder am Nil werden trocken. Alle Pflanzen am Nil werden weg sein. Achter, die Fischer werden traurig sein. Sie können keine Netze mehr auswerfen. Neunter, die Leute, die Flachs bearbeiten, wissen nicht weiter. Die Leute, die Stoffe weben, wissen nicht weiter. Zehnter, die wichtigen Leute in Ägypten sind zerstört. Alle Arbeiter sind sehr traurig. Elfter, die Beamten in Zoan sind dumm. Sie sind die klügsten Berater des Pharao. Ihre Ratschläge sind dumm. Sie sagen, wir sind klug. Zwölfter, wo sind deine klugen Leute? Sie sollen dir sagen, was Gott mit Ägypten vorhat. Dreizehnter, die Beamten von Zoan sind dumm. Die Beamten von Nof sind betrogen. Sie machen Ägypten unsicher. Vierzehnter, Gott hat sie verwirrt gemacht. Darum machen sie Ägypten unsicher. Es ist wie ein Betrunkener, der fällt. Fünfzehntes, Ägypten kann nichts tun. Weder die Großen noch die Kleinen können helfen. Sechzehnter, an diesem Tag werden die Ägypter schwach sein. Sie werden große Angst vor Gott haben. Gott wird sie bestrafen. Siebzehnter, das Land Juda wird den Ägyptern Angst machen. Wenn man von Juda spricht, bekommen sie Angst. Sie haben Angst vor Gottes Plan. Achtzehnter, an diesem Tag werden 5 Städte in Ägypten die Sprache Kanaans sprechen. Sie werden Gott treu sein. Eine Stadt wird Stadt der Gerechtigkeit heißen. Neunzehnter, an diesem Tag wird es einen Altar für Gott in Ägypten geben. Und einen Stein für Gott an der Grenze. Zwanzigster, das ist ein Zeichen für Gott in Ägypten. Wenn sie zu Gott rufen, schickt er einen Retter. Dieser Retter wird ihnen helfen. 21. Gott wird sich den Ägyptern zeigen. Die Ägypter werden Gott kennenlernen. Sie werden ihn mit Opfern ehren. Sie werden Gott Versprechen geben und sie halten. 22. Gott wird die Ägypter bestrafen und dann heilen. Wenn sie sich Gott zuwenden, wird er sie heilen. 23. An diesem Tag gibt es eine Straße von Ägypten nach Assyrien. Assyrer gehen nach Ägypten. Ägypter gehen nach Assyrien. Sie werden zusammen Gott ehren. 24. An diesem Tag wird Israel mit Ägypten und Assyrien sein. Sie werden ein Segen für die ganze Erde sein. 25. Gott hat sie gesegnet. Er sagte, mein Volk Ägypten ist gesegnet. Assur ist gesegnet. Israel ist mein besonderes Volk.